Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts mit René und Stefan. Hallo René. Hallo Stefan. Das hat ja wunderbar geklappt. Süße. Wir haben es genau anders abgesprochen. Ich habe mich wieder durchgesetzt. Ist das nicht schön? Falsch gemacht, ey. Na, pass auf, dann machen wir es so. Mein Name ist Stefan. Ja, und ich bin René. Hallo. So. Ja, wunderbar, dass ihr da seid. René, wir haben die erste Folge überlebt. Wir haben die erste Folge überlebt und auch die Entscheidung, eine zweite zu tun. Aber das ist ja, glaube ich, nicht so neu. Das hat sich ja in den letzten Tagen auch schon auf unserem Vertriebskanal Instagram die Maschinerie rollt. Ja, genau. Dann sind wir gleich beim Housekeeping. Also genau, Instagram ist jetzt offensichtlich erstmal der Kanal der Wahl für uns. Einfach, weil wir sonst keine Freunde haben auf anderen Kanälen. Ja gut, wir brauchten ja auch ein etwas zeitgemäßes, ne? Früher hat man das per Blog begleitet, aber Instagram ist einfach eine schöne, schnelle Sache, die auch für uns einfach zu nutzen ist halt am Ende, ne? Ja, also ich glaube, dass wir da mega gut mit den Leuten in Verbindung kommen. Also man spürt es ja selber. Über die Blog-Geschichte hat man über die Kommentare halt oft mit Leuten interagieren können, aber da war es so, nur mit den Leuten, die zu einem kommen, ne? Bei Instagram ist jetzt eine Nummer anders. Ich habe das jetzt am eigenen Leib schon ein paar Mal gespürt. Ich weiß nicht, kannst du dich an die Mona Lisa erinnern, die seit ein paar Wochen nicht mehr an der East Side Gallery, an dieser Häuserwand ist? Ja, war irgendeine Story, genau, ja. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Genau, da hatte ich auf Instagram... Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ja, also für die es nicht wissen, so wie du, also da wurde an eine Häuserwand eine riesige Mona Lisa gemalt, ganz offiziell. Und die war jetzt 2 Wochen später weg. Also die wurde wie, als hätte jemand ausgeschnitten. Der Rest des Bildes ist noch da, ein sogenanntes Mural, also so ein Wandgemälde. Und jetzt hatte ich das bei Instagram gesehen, dass die weg war und ich wollte mir die eigentlich nochmal angucken. Ich bin nur dran vorbeigefahren und dann schrieb ich halt als Kommentar unter dieses Bild, dass das wohl ein Scherz sein muss, ne? Oder ob das ein Spaß ist. Und dann reagierte prompt jemand und sagte, nee, das ist kein Spaß, wir sind schuld. Und dann waren es nämlich die das Gemälde an die Wand gemalt haben. Das heißt, du bist direkt mit den Leuten in Kontakt, die halt dann mit denen du vielleicht in Kontakt kommen willst. Ne? Also das finde ich ganz cool. Man hätte mit denen sonst ja nie wirklich zu tun gehabt. Also ja, also man trifft sich an einem Ort im Internet, an einem nicht an dem Ort des einen, nicht an dem Ort des anderen, sondern man trifft sich an einem zentralen Ort und kann sich da austauschen. Und ich glaube, eventuell ist es auch für uns ein Versuch wert, das mal zu tun. Deswegen Instagram. Definitiv, ja. Also ich finde es auch ganz super. Wir sind ja klasse gestartet, haben schon ein bisschen Content und die Leute sind ja auch schon am Start, wie man das gesehen hat, reagieren auf unsere Posts und da bin ich gespannt, was da noch kommt. Da ist ja noch viel Luft nach oben. Aber definitiv. Da war ja auch die Frage, warum wir halt auch Podcast oder vermeintlich Podcast-fremden Content posten. Ne? Also es ging da ganz konkret um die ITB. Da nur zur Erklärung, der Podcast ist ja letztendlich das, was wir beide daraus machen oder mit euch zusammen. Ne? Und in dem Podcast reden wir über Sachen, die wir so erlebt haben. Das heißt, was ihr jetzt auf Instagram zum Beispiel schon seht, ist Dinge, die möglicherweise im Podcast dann Thema sein können. Das heißt, ihr könnt komplett mitreden, weil ihr es halt schon mit auf dem Schirm habt. Ja. Also sowas wie Shownotes nur vorneweg. Genau, nur ein bisschen bebildert sozusagen. Und ja, dem Medium entsprechend natürlich bebildert, genau. Ja. Eine andere Frage, die jetzt nichts mit Instagram zu tun hat, war, ob wir auf einen klassischen RSS-Feed trotzdem zurückgreifen werden. Ja, Stefan, ich glaube, ist in Arbeit, ne? Genau, also die Frage können wir eindeutig mit Ja beantworten. Wir haben da mal was vorbereitet, sind gerade dabei, das Ganze noch zu testen und auf die entsprechenden Plattformen zu verteilen. Aber natürlich wird es auch einen Feed geben, den ihr ja entsprechend abonnieren könnt und immer dann auf dem neuesten Stand seid, selbstverständlich. Genau, und wie ihr diesen Podcast dann eben so auf den klassischen Weg über einen sogenannten Podcatcher oder für die Apple-Leute unter euch mittels iTunes abonnieren könnt, Da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten. Und wir werden euch den Einstieg da auch so leicht wie möglich machen. Genau. Aber genau, bis es soweit ist, werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Nein, nein, genau. Habt noch ein bisschen Geduld. Wir sind, wir sind dran, aber wir haben natürlich jetzt ganz viele, ganz viele Aufgaben beim Start dieses Projekts. Und das muss natürlich alles Schritt für Schritt passieren. Ja, uns war es wichtig, dass wir so schnell wie möglich quasi Podcast-Folgen rausschießen können. Genau. Von daher, ja, es läuft. Ich freue mich definitiv drauf und bin gespannt, was dann noch so für Resonanz kommt, wenn auch zum Beispiel der Feed fertig ist. Ja, ich hatte heute übrigens, vielleicht passend zur letzten Folge, wo wir über Pizza sprachen, ich habe heute mein Abendessen, was ich gerade hinter mich gebracht habe, gepostet. Eine Pizza. Also auch wenn wir beim letzten Mal gesagt haben, das sei was für Nerds, das möchte ich revidieren, diese Aussage, auch für Nicht-Nerds ist das natürlich was. Die Pizza, die ich gemacht habe, die, ich habe es probiert, also ich hatte geschrieben, die sah ein bisschen hart aus, aber sie hätte gut über die Couch gepasst als Wandbild, aber sie hat auch sehr gut geschmeckt. Ja, du, andere haben teure Gemälde über der Couch und ihr habt halt eine Pizza. Was haben andere, auf der, über der Couch? Ein teures Gemälde. Ja, die Pizza war jetzt auch sehr teuer, weil sie mit Liebe gemacht war. Ja, aber man muss sagen, selbstgemachte Pizza ist ja auch lecker, ne? Ja, dann spielt auch der Härtegrad keine Rolle. Genau. Also richtig. Wir sind noch alle Zähne drin. Ja, ich kann dazu auch noch eine kurze Story erzählen. Also ich habe auch einen IT-Hintergrund und komme aus der IT und es ist wirklich so, dass die Leute denken, wenn man jetzt irgendwo unterwegs zu Besuch ist, Mensch, der Junge muss mal eine Pizza essen. Echt? Ja. Gut, keine Ahnung, wo das herkommt. Und es ist wirklich so, dass ich hier in meiner Wohnung, wo ich ja jetzt auch schon ziemlich lange wohne, eigentlich selber nie Pizza esse. Höchstens, wenn man jetzt vielleicht Besuch mal hat. Und Pizza bestellen kam, glaube ich, auch nur ein, zwei Mal vor bis jetzt. Also ich versuche da diesem Vorurteil voll aus dem Weg zu gehen. Ja, gut, dann ihr seid jetzt hungrig. Aber das nur so am Rande. Genau. Euch haben wir jetzt euch läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen und das wird euch gleich vergehen, denn wir schwenken um aufs Thema Blut. Mit, das ist ja ein harter Cut gerade. Ja, genau, die Hörerschaft will hart rangenommen werden. Richtig. Da sehen wir gleich, wer jetzt aussteigt und wer nicht, genau. Damit kommen wir natürlich auch auf den kurzen Rückblick auf Folge 1, Thema Blut, Blutspenden, Blutplasmaspenden. Ne? Also ich hatte ja zum damaligen Zeitpunkt meine erste Blutspende gehabt und inzwischen habe ich auch meine erste Blutplasmaspende gehabt und soweit alles gut überstanden und also eine sehr interessante Erfahrung und natürlich muss man da dranbleiben. Also ich werde weiter das machen, regelmäßig und bin da auf jeden Fall dabei, für eine gute Sache mein Blut abzugeben, beziehungsweise die Teilchen aus meinem Blut. Ne? Wir haben nochmal gedacht, vielleicht sprechen wir das Thema nochmal an, weil wir wollen euch natürlich alle irgendwie animieren, Blut zu spenden, je nachdem, ob ihr dürft oder nicht. Da gibt es ja gewisse Voraussetzungen. Schaut euch das nochmal an. Wir haben eine interessante Seite gefunden, wo die Informationen nochmal super aufbereitet sind. Und zwar auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und da könnt ihr einfach gucken, die Domain ist einfachlebenretten.de und da gibt es eine Kategorie Blutspendedienste, wo auch ganz viele Informationen drin sind, wie funktioniert Blutspenden, welche Arten von Spenden gibt es und nach Bundesland auch sortiert gibt es eine Liste mit Blutspendediensten. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Schaut euch das mal an und wie gesagt, vielleicht kann man den einen oder anderen auch noch dazu animieren, Blut zu spenden. Genau, und du hattest auch nochmal geprüft, ob die Blutgruppen-Aussage, die wir getroffen hatten in der ersten Folge, ob die hinhaut und das stimmte, ne? Das stimmte, genau. Ja. Ne? Ich muss dazu sagen, Stefan, nur für zu deiner Beruhigung, ich habe die Weisheit natürlich nicht mit Löffeln gegessen. Dass ich diese Informationen so detailliert auf dem Schirm hatte, lag daran, dass ich tatsächlich einen Tag, glaube ich, vorher diese Information in einem Buch gelesen habe, und zwar in dem Buch von Ranga Yogeshwar. Diesen, du kennst ihn vielleicht? Dieser Physiker und Fernsehmoderator von Sendungen wie Kopfball und so. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt das noch Fragen? Ich glaube, es heißt noch Fragen. Ich hatte das Buch auch gepostet bei Instagram. Stefan, du hast jetzt die Wahl. Also entweder ich vermache dir dieses Buch, oder wir sagen, wenn einer unserer Zuhörer, also jemand von euch, daran interessiert ist, dieses Buch lesen zu wollen, dann würde ich das natürlich gern weitergeben. Ja, weil wir schon bei gutem Zweck sind, würde ich doch sagen, tun wir unseren Hörern was Gutes. Gut, dann würde ich sagen, so ganz spontan, dass wir das so handhaben, da durch das Instagram jetzt im Moment der einzige Kommunikationskanal ist, den wir wirklich intensiv nutzen, solltet ihr uns auf Instagram folgen und da dann einfach eine Direktnachricht an uns schicken mit dem Stichwort, Stefan? Mit dem Stichwort Buch. Buch, ich hätte Blut gesagt. Blutbuch, wir sagen. Ach, Blut, ja. Blutbuch. Okay. Du hast ein neues Wort erfunden. Gibt es das überhaupt schon? Blutbuch, genau. Also, das Blutbuch. Genau, schickt uns einfach eine Direktnachricht auf Instagram. Eigentlich müssen wir jetzt sagen, wie unser Instagram-Kanal lautet, weil normalerweise hat man ja keine andere Chance, uns zu hören, als über diesen Kanal, oder? Also ich sag's mal trotzdem dazu, und zwar podcast.iidi. Genau. Irgendwas genau. Ist doch immer die Anfangsbuchstaben. Also genau. podcast.iidi. Einfach folgen, eine Direktnachricht mit dem Stichwort Blutbuch, und dann suchen wir da irgendwie zufällig jemanden raus, an den wir dieses Buch verschenken. Ja. Ist das jetzt eigentlich ein Gewinnspiel? Nicht wirklich, ne? Also es gibt ja nichts zu gewinnen. Ich verschenke einfach nur ein Buch, was ich nicht mehr lesen will. Oder was ich durchgelesen habe. Und was übrigens sehr informativ ist, da steht jetzt nur, gleich auszusieben, für wen das Buch was ist. Da sind so noch andere Fragen drin, warum, keine Ahnung, schweben Wolken am Himmel. Und also so wirklich Alltagserscheinungen, die es so gibt und die einen meist physikalischen Hintergrund haben. Sehr gut erklärt, sehr kurzweilig, immer auf einer Seite oder maximal zwei oder drei Seiten erklärt. Ja, kann ich nur empfehlen, das Buch. Es hat mich schlauer gemacht. Es hat dich schlauer gemacht, ja. Sonst wärst du jetzt nicht so schlau, hättest du das Buch nicht gelesen. Sonst hätte ich auch nicht so glänzen können in der letzten Folge mit meinem Blutgruppenwissen. Da würdest du es nochmal kurz zusammenfassen. Das Buch? Nein. Die Blutgruppen? Nee, das kann man sich in der letzten Folge anhören. Wir müssen nach vorne blicken. Aber im Prinzip ist es ja ganz einfach. Man braucht ja nur die Buchstaben A, B, A, B und 0. Und dann kann man sich den Rest zusammenreihen. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Blutspende, Blut abgehakt. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das ja gerne auch per Feedback an uns geben. Genau. Alles kein Problem. Und wenn das Feedback ist, dass ihr heulend auf so einem Blutspendestuhl gesessen habt, ich will nur noch mal dazu sagen, Stefan wollte euch animieren, nicht ich. Jetzt hast du aber, ich kann dir sagen, nicht jeder verträgt Blutspenden, ne? Habe ich live erlebt. Genau, also jetzt macht den Leuten keine Angst, die schon so weit waren, das zu tun. Nein, also genau, man sollte nicht so naiv sein und die ganzen Tipps nicht beachten. Also man hat eine ärztliche Beratung vorneweg, also ich denke mal, Und vor allen Dingen, ihr kennt euch, wenn ihr einen schwachen Kreislauf habt, dann lasst es lieber sein. Also viel trinken und gut essen vorher ist die Mindestvoraussetzung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, besoffen zum Blutspenden zu gehen, aber dein Tipp ist dein Tipp, ja. Mein Tipp, richtig. Gut. Ja. Dann, jetzt kommen wir aber mal zu dir, von mir erzählen. Wir hatten ja einen Cliffhanger letzte Folge schon gehabt. Eigentlich wollten wir ja, kamen wir auf das Blutspendethema ja dadurch, dass ich gesagt habe, du hast etwas zum ersten Mal getan. So, und jetzt bin ich mal fies und sage, das wird jetzt wieder nur ein Cliffhanger, weil wir werden dieses Thema nicht besprechen. Stefan hatte mich komplett falsch verstanden. Ich meinte gar nicht Blutspenden, Ich meinte ein anderes Thema, aber das schieben wir beiseite. Das machen wir bei einem der nächsten Male, weil dieses Thema ist für mich persönlich hochinteressant und da gibt es mega viel zu erzählen. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, da stößt du eine Tür auf mit diesem Thema, wo es wirklich richtig viel interessantes Zeug gibt. Aber genug gecliffhangert. Genau, wir wollten somit also diese Folge nicht über deinen Urlaub sprechen, sondern über meinen Urlaub, oder hatten wir erst die ITB? Was ja im entferntesten Sinne auch mit Urlaub zu tun hat. Genau, ITB hat ja logischerweise was mit Urlaub zu tun, aber wir können gerne von deiner Unterwegstour erzählen. Also die ITB, die können wir auch ganz schnell abhaken, dazu sozusagen, ich bin glaube ich seit 10 Jahren jedes Jahr auf der ITB, immer als Aussteller mit einem Stand und dieses Jahr zum ersten Mal ohne. Das heißt, ich hatte zum ersten Mal so die wirkliche Chance, mich auf der Messe auch umzusehen. Und warst du schon mal auf der ITB, Stefan? Ich war noch nie auf der ITB, nein. Ah, wirklich nicht? Oh. Nein. Ja, gut. Schade eigentlich, dann... das hätte ich ja mal mit einer Einladung zu einem Kaffee verbinden können in der Vergangenheit. Okay, aber die ITB, also ist es im Prinzip ja die internationale Tourismusbörse. Genau, und ich glaube, für den, der jetzt nicht so wirklich weiß, was sich dahinter verbirgt, ist es ja eigentlich rein theoretisch hauptsächlich eine Fachmesse. Ne? Und was da passiert ist, dass sich da sogenannte Destinationen, also Urlaubsorte, Urlaubsregionen ausstellen und auch Hotels, und dann werden zwischen Hotels und Reiseveranstalter tatsächlich dort vor Ort auch Verträge abgeschlossen. Also die Reiseveranstalter rennen da rüber von Land zu Land quasi, also jede Halle stellt ja ein Land da oder manchmal auch mehrere Länder, und dort sind dann die ganzen Hotels oder Leistungsanbieter mit irgendwelchen Klettertouren, weiß der Teufel was. Und die erhoffen sich dann natürlich auf dieser Messe Geschäfte zu machen. Ne? Und am Wochenende, also die Messe geht immer Mittwoch los, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist sie eine reine Fachmesse, und am Samstag und Sonntag ist sie eine für alle Besucher offen. Ne? Und da werden dann in erster Linie Kugelschreiber gesammelt, lustige mexikanische Hüte, keine Ahnung. Also da ist es wirklich eine Jagd, die da stattfindet. Und ja, also wer noch nicht auf so einer großen Messe war, dem ist das natürlich wirklich zu empfehlen. Aber man kann sich auch über sein Urlaubsland, was man vielleicht will, informieren. Aber für mich war es jetzt so, also aus privater Sicht, es ist halt doch ziemlich überfordernd. Da sind so unendlich viele Länder vor Ort, da sind so viele Eindrücke. Da vergisst man dann sogar irgendwie Krempel einzusammeln. Ja. Genau. Und es gibt ja auch immer ein Partnerland, ne, oder ein Gastgeberland. Richtig. Was war es diesmal? Dieses Jahr war es Malaysia. Malaysia, oh, ein schönes Land. Ziemlich weit weg. Ziemlich weit weg, ja. Genau. Nee, also so viel zur ITB, also... Für mich war das eher ein beruflicher Abstecher, und dieses Jahr, dadurch, dass ja Berlin das erste Mal einen zusätzlichen Feiertag hat, der Frauentag ist und der genau in dieser ITB-Zeit lag, hat sich für mich die Messe dann auch verkürzt, weil ich, und jetzt sind wir dann schon bei meinem Ausflug, weil ich ein verlängertes Wochenende gemacht habe. Ja, das habe ich gesehen. Das hast du uns ja auch gezeigt auf Instagram. Genau, und da habe ich natürlich den Kanal gleich genutzt, ne? Gleich damit gespielt und so ein bisschen was gepostet. Das konnte natürlich nur in Bruchstücken das zeigen, was da an echten Eindrücken vorhanden war. Und vielleicht vorneweg zur Erklärung, bevor ich da so die ein oder andere Sache mal anspreche, die ich da gesehen habe. Sagt dir Lost Places was? Ehrlich gesagt, habe ich das schon mal gehört, aber ich konnte mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Aber von der Wortbedeutung her, klar, in der Hinsicht schon. Also irgendwie so verlassene Orte, irgendwie welche Ruinen, was lange vor sich hin gealtert ist oder vegetiert ist. Genau, also das Bild hast du schon mal das Richtige gezeichnet. Wikipedia hat dann einen sehr guten Satz, der es eigentlich auf den Punkt bringt. Und zwar: ein Lost Place ist ein im Kontext seiner ursprünglichen Nutzung in Vergessenheit geratener Ort. Ah, okay. Dieser Satz sagt im Prinzip alles aus, ne? Also es ist, also vergessener Ort, ne? Wer dem Englischen mächtig ist, der wird sich das schon gedacht haben, dass das damit zu tun hat. Und ja, diese, das sind meist Orte, wo halt kein allgemeines Interesse mehr besteht, ne? Wo eine touristische Erschließung nicht stattfindet, wo sich jetzt auch gleich zeigen wird, dass man Lost Place manchmal auch ein bisschen falsch vielleicht benutzt. Und in den meisten Fällen ist bei so einem Lost Places auch der Zutritt zu diesen Places ja rechtlich nicht eindeutig geregelt. Meist ist es Privatgelände und auch abgesperrt, weil dort auch nicht zu unterschätzende Gefahren lauern. Und da sind in der Vergangenheit tatsächlich schon Menschen gestorben an so einen Orten. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel irgendwie eine alte Ruine, wo dann der Boden, der in den obersten Etagen nicht fest sind. Da sind tatsächlich schon Leute irgendwie 3-4 Geschoss in die Tiefe gestürzt. Ich habe gelesen von einem 14-Jährigen sogar, der da von einem Dach gestürzt ist in so einem Lost Place. Ja, aber dieses Zeug hat schon echt einen geilen Charme. Also das ist halt... die Natur holt sich im Prinzip das zurück, was ihr mal gehört, ne, und umwächst dann eben irgendwelche interessanten Gebäudeteile oder weiß der Teufel was. Genau. Sag doch nochmal, wo du genau warst. Du warst ja am Rande von Berlin, habe ich, glaube ich, in Erinnerung. Genau, und ich war, also ich hatte, also es ging darum, irgendwie ein Wochenende zu füllen. Ich hatte im Netz mal geguckt, ich möchte jetzt keine Werbung für eine Plattform machen, aber es gibt halt Plattformen, auf denen man so schön nach kürzeren Urlauben gucken kann, und da fiel mir ein Schloss nordöstlich von Brandenburg. Na, es ist schon fast so zwischen der polnischen Grenze und Berlin, ja, irgendwie im Nordosten, ja. Und schickes Hotel, schicke Zimmer, wie sich rausstellte, so nannte Masionettzimmer. Kurz gesagt Duplex-Zimmer, also mit einem weiteren Zimmerteil, der durch eine Treppe erreichbar ist. Was sehr cool ist, also du hast im Prinzip eine Treppe im Zimmer, und wenn die Treppe hochgehst, hast du da oben dann im oberen Teil auch nochmal was. In dem Fall war es der Schlafbereich, und das war schon echt cool gewesen. Genau. Und da hatte ich mal geguckt, was da so in der Umgebung ist, und hatte die App Google Trips genutzt, wollte die mal ausprobieren. Die habe ich übrigens gleich wieder gelöscht, weil die hat mir empfohlen. Warum das? Na, die hatte mir, also was halt ganz cool ist bei Google Trips, du kannst halt sagen, wo du Urlaub machst, dann gibst du ein, wo dein Hotel ist, ne? Dann und kannst dann Informationen rund um die Umgebung offline ziehen. Wenn du also kein Internet hast, kannst du dann offline eben gucken, was ist da so. Der Witz war, die nächstgelegene Sehenswürdigkeit, die mir da empfohlen wurde, war doch tatsächlich Gärten der Welt in Marzahn. 40 Kilometer entfernt. Ist doch lustig, aber wahrscheinlich hat Google das verwechselt, weil die ja ein Profil von dir haben und wissen, dass du dort viel unterwegs warst vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich dann halt ganz normal in der Landkarte, zwar auch in der Google-Landkarte geguckt, was halt so im Umfeld ist, und bin gestoßen auf einen Bunker. Und zwar einen Atombunker in Hanekop. Das sagt einem jetzt überhaupt nichts wahrscheinlich. Das liegt nördlich von Strausberg. Ich glaube, das ist auch gewollt, dass das niemand weiß. Das liegt nämlich mitten im Wald, und das ist einer der geheimsten Orte der DDR gewesen. Ja. Aha. Und weil so DDR-Geschichte und gerade so Bunker, das geht dann Richtung Lost Place und so, ne? Aber wie wir ja gerade festgestellt haben, dadurch, dass es touristisch erschlossen ist, das gab nämlich eine Führung, da wurden Führungen angeboten, ist nicht wirklich ein Lost Place. Aber das hat halt mein Interesse geweckt, da hinzugehen. Ja, und wir haben also eine Tour dort gebucht, mussten dort auch erst, ich glaube, eine Stunde oder so, ging es eine Stunde, eine halbe Stunde, ich bin mir nicht ganz sicher, mit dem Auto hin. Jetzt war das Problem, dass ich meine SD-Karte in der Kamera war voll. Wir mussten also erst irgendwo hinfahren, wo man eine SD-Karte kaufen kann. Waren also dann irgendwie über Umwege in Bad Freienwalde, und dann stellte sich schon auf der Fahrt hier zu diesem Bunker raus, wir werden definitiv von diesen anderthalb Stunden 20 Minuten zu spät kommen. Ne? Mhm. Was natürlich schade ist. Schon mal schlecht. Ja, weil die Tour kostet pro Person 15 Euro. Und aber dadurch, dass ja, wir haben uns dann entschlossen, trotzdem hinzufahren und haben dann auch angerufen und die sagten, ja, dann müssen sie, wir legen jetzt los mit der Führung, dann werden wir stellen jemanden ab, der wird sie dann holen. So, und dann sind wir dahin, mitten im Wald irgendwie, so eine für Armeefahrzeuge gebaute Straße, die erkennt man immer an diesen Betonplatten, die so wechselseitig dann mitten durch den Wald gehen, ne? Ja, sind wir da mitten in dem Wald, haben das Auto irgendwo abgestellt und dann durch Militärtore durch und dann weiter zu Fuß auf so einen Straßen und dann nochmal irgendwie 10 Minuten gelaufen. Dann waren wir mittlerweile eine halbe Stunde zu spät. Ja, standen dann vor diesem Bunkereingang und da war niemand. So, jetzt ist in diesem Waldstück null Handyempfang. Ja, und ich habe nicht O2 und nicht E+. Ja, ja, also konnten wir nicht mal jemanden anrufen und das war natürlich schon ein bisschen frustrierend und enttäuschend, ne? Und irgendwie spazierte ich dann durch den Wald da, um zu gucken, ob da irgendwas anderes vielleicht zu entdecken ist. Und dann kamen irgendwie, sah ich so ein paar Typen in Militäruniformen und einer davon kam dann gleich auf mich zu, winkte mich ran, ne? Also so nach dem Motto, hier, was hast du hier zu suchen, ne? Und dann sagte ich ihm halt, dass wir so eine Führung machen wollten und sagte er, ja, ich sollte euch abholen, aber ihr wart nicht da. Und der war wirklich, er sagte, da müsst ihr pünktlich kommen. Ne? Er war wirklich wie so ein Soldat gewesen. Ich schätze, er war so Anfang 60. Ja, und dann hat er gesagt, okay, kommt mit, ich bringe euch zur Gruppe. Ne? Und dann hat er uns halt in diesen Bunker reinführen wollen. Und irgendwie, ich wollte jetzt gerade sagen, wechselt er sein Mind. Wie sagt man, er hatte sich umentschieden und wollte uns dann doch selber führen, was sich dann später als sehr interessant herausstellte. Der Typ war nämlich vom MFS, also Ministerium für Staatssicherheit, und hat da in der Spionageabwehr gearbeitet, ne? Und der hatte natürlich voll die Storys drauf. Also es war super interessant, super, super interessant, was der von sich gegeben hat, ne? Und dann hat er uns eben da erstmal über das Gelände geführt und blieb dann vor uns, mit uns vor so einem kleinen Bungalow stehen und sagte, er fragte mich dann auch, ob ich beim Militär war, ne, und wo ich gedient habe, ne, das hat ihn alles sehr interessiert. Und dann sagte er, so, du warst ja mal Soldat, was ist mit diesem Bungalow nicht okay? Denke ich, der ist halt runtergekommen, verrottet, also er sah halt irgendwie alt aus, ich sag, keine Ahnung. Da sagt er, der hat keine echten Fenster, da kann man gar nicht rausgucken. Und dann sagt er, und dann ist die Tür ziemlich doll gesichert für so einen blöden Bungalow. Und ein Steinfundament braucht ein Bungalow normalerweise auch nicht. Und dann stellte sich raus, dass das der getarnte Eingang zum Bunker war. Ne? Ah, okay. So, das Problem, also diese ganze Geschichte, also dieses ganze Spionagezeug geht halt in die Richtung, Sachen zu verschleiern. Ne? So, das heißt, man hat den Bunkereingang so getarnt. Das Problem war, dieser Bunker ist riesengroß, ja. Und irgendwann hat man festgestellt, dass es für die gegnerische Aufklärung möglicherweise seltsam sein könnte, wenn in diesen kleinen Bungalow hunderte von Leute reingehen. Ne? Mhm. Und nicht mehr rauskommen. Und nicht mehr rauskommen, ja. So, und da hat man sich gedacht, na, das ist ein bisschen blöd. Und dann hat man extra für diesen Bunker ein zweites Haus gebaut, was riesengroß war, was halt nur als Eingang dient. Ne? Also was aber so groß war, dass die Menge an Leuten, die da reingelaufen ist, auch glaubwürdig war. Ja. Ja. Genau. Und, aber interessant. Also wirklich mega interessant. Ich kann es, also ich würde tatsächlich unter Umständen noch ein zweites Mal mir sowas angucken. Und da zeigt sich auch, dass so eine Führung viel größeren Mehrwert hat, als wenn man da alleine durchgeht. Ja, ja, definitiv, weil du ja auch Hintergrundinfos und Sachen aus dem Nähkästchen von bestimmten Leuten kriegst. Ne? Aber im nächsten Mal musst du pünktlich sein. Ja, nee, das hat sich wirklich rausgestellt. Er hat die komplette anderthalb Stunden mit uns gemacht, wenn sie sogar mehr waren, weil er hat dann nachher auch noch so ein paar Geschichten erzählt. Also das war in dem Fall tatsächlich gut, dass wir zu spät gekommen sind, weil wir dann zu zweit halt eine Einzelführung bekommen haben. Wir haben die andere Gruppe getroffen, aber der wollte uns gar nicht mit der Gruppe zusammenführen. Der war dann so da drin gewesen, ne, dass er das dann mit uns alleine gemacht hat. Ja, kurz ein paar Hintergrundinformationen, die ich sehr interessant fand. Also dieser Schutzbunker, also Atombunker, ist tatsächlich gegen Atomkrieg Kriege oder bei Atomangriffen sollte das ein sicherer Ort sein. Die offizielle Bezeichnung ist SBW 16102. Ich weiß nicht, wofür diese Zahlen stehen, ob das jetzt die Nummer, Benummerung des Bunkers ist. SBW steht für Schutzbauwerk. Der hatte die Schutzklasse A, das ist die höchste Schutzklasse, die es gab in der DDR. Die hält Sprengstoffe von 2500 Kilogramm aus. Ja, zur Tarnung wurde das Ding als Hilfsnachrichtenzentrale bzw. Flugwetterstation geführt. Selbst die Leute, die dort gearbeitet haben, wussten nicht, wie man da hinkommt. Die wurden in Autos gesetzt, die Scheiben wurden verhangen, die wurden hin und her und rum und quer und kreuz gefahren. Ne? Es wurde mal geguckt, dass ob sie nicht mehr verfolgt werden. Können, ja. Genau, ja. Man muss sich mal überlegen, auch dieser Bunker, der da im Geheimen gebaut wurde, ne, also das muss ja auch so gebaut werden, dass man das durch Flugaufklärung, dass das nicht entdeckt wird. Also es ist schon wirklich interessantes, ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel da, ne, zwischen zwei Feinden, wenn man das mal so sagen sollte. Genau, dieser. Ja, genau, du brauchst den Vorsprung vor dem Gegner, ja. Ja. Der Bunker war die Hauptführungsstelle des Ministeriums für nationale Verteidigung. Das heißt, im Kriegsfall wäre von da die komplette Kommunikation gelaufen. Ne? Das Ding hat drei Etagen. Ja, ein Bunker mit drei Etagen. 7500 Quadratmeter groß. Ne? Gehört zu den größten Bunkern, die es damals in der DDR gab. Der hatte, was auch interessant war, über der obersten Etage, die ja unter der Erde liegt auch, so eine Schutzdecke mit so einem Luftraum. Das heißt, wenn da wirklich irgendwie eine Bombe rauffällt oder so, dann zersplittert die, aber greift halt die Bunkeroberfläche nicht an, weil da eben noch so eine Schutzebene dazwischen ist. Ja, der Bunker hat 200 Räume gehabt und einige davon waren schwebende Räume. Das heißt, wenn eine Explosion gewesen wäre, eine sehr starke, dann wären die Leute in dem Bunker nicht an den Wänden zerschellt, ne? Sondern die diese Räume haben, auch beim, wenn du reingekommen bist in die Räume, dann hast du gemerkt, wie der Raum gewackelt hat. Also das war alles bewusst so gemacht. Ne? Ja, gebaut wurde das Ding von 1971 bis, ich glaube, 75 oder 76. Ne? Und das ist auch sehr interessant, weil das das ist ja, was ist das? Über 30 Jahre her, ne? Fast 40? Über 40 Jahre ist es her. Über 40, ja. Ja. Die Türen waren teilweise 2,5 Tonnen schwer. Also wir waren an einer so einer Tür. Es ist ein Monster gewesen. Das ist unglaublich. Ne? Und da war interessant, eine der Türen wurde von der NSA mitgenommen. Mhm. Und zwar waren die kurz vor dem Afghanistan-Krieg, sind die tatsächlich zu diesem Bunker gefahren und haben eben, weil sie vermuteten, dass die Afghanen irgendwie Bunkertechnik aus der DDR haben, haben die da Türen mitgenommen, haben Probebohrungen in den Wänden gemacht, um eben rauszufinden, aus welchen Materialien sind die Bunker gemacht und haben eben Schusstests mit diesen Türen gemacht. Ne? Ja. Ja, absolut spannend finde ich das. Wie ist denn das sozusagen von der Einrichtung in dem Bunker? Also wenn man sich jetzt den Worst Case vorstellt sozusagen, dann muss man da ja auch eine ganze Zeit überleben da unten. Ne? Genau. Also das heißt, da gibt es auch Vorratsräume, wo Lebensmittel und alles also so drin Bunker, ist. Der Bunker ist, muss man dazu sagen, nicht für ziviles Personal gemacht worden. Also in dem Bunker konnten, ich glaube, über 400 Menschen 3 bis 4 Wochen lang überleben. Ne? Das war reine das war rein für diese Funktion des Bunkers als Nachrichtenzentrale, als Kommunikations- und Hauptquartier quasi. Ne? Das heißt, da waren dann auch die Führungsspitze sollte dann auch von dort agieren. Ne? Das war auch interessant. Also die Räume sind natürlich sehr karg gewesen. Man hat da schon mit Tapete gearbeitet, aber auch aus funktionalen Zwecken. Und zwar war Glasfasertapete. Das sah aus wie hässliche DDR-Tapete und es handelte sich um Glasfasertapete, damit die nicht brennt. Ne? Also die größte Gefahr, die es in so einem Bunker gibt, ist, dass es brennt, weil das Feuer frisst den Sauerstoff, den man braucht, ne? Und das ist eine Todesfalle. Ne? Das heißt, da muss halt alles, was für einen Brand sorgen kann, muss halt von vornherein ausgeschlossen werden. Der Bunker hatte eine eigene Wasserver- und Entsorgung. Ne? Du musst ja auch eigene so ein kleines Ökosystem irgendwie schaffen. Ne? Da sind ja Klos drin, da sind Duschen drin. Ne? Das muss ja alles. Da ist wie eine eigene Stadt quasi. Richtig, da ist ein Tiefbrunnen drin gewesen. Der hat, ich weiß nicht, wie viel 1000 Liter Wasser in diesem Brunnen drin waren. Die haben das auch vor kurzem abgepumpt. Also die haben ein riesen Wasserrückhaltebecken gehabt. Ne? Oder vielleicht war es auch nur eins, aber ein riesen Wasserrückhaltebecken, was vor ein paar Jahren abgepumpt werden musste zum Teil, damit irgendwie das Wasser nicht zu einer Gefahr für den Bunker werden kann, weil der ja eigentlich komplett unbewirtschaftet jetzt da vor sich her lungert. Ne, der wird jetzt nur gepflegt durch so einen kleinen Verein, der den versucht so ein bisschen als Attraktion und auch als Warndenkmal dort am Leben zu halten. Genau, ein Lebensmittellager war da, da war ein riesiger Kühlschrank, der auch so freischwingend war. Ne? Ja, die haben diverse... Und wie war das, weil du sagst Kommunikationszentrale? Hat man da irgendwie große Satellitenschüsseln oder Antennen irgendwo gesehen? Genau, also sie haben, verschiedene Verbindungssysteme gehabt, also drahtgebundene Verbindungen, Richtfunk und Satellitenverbindungen. Ne? Sie hatten eine eigene Dechiffrierstation gehabt. Die haben in dem Bunker Rohrpost gehabt. Ne? Da sind Rohrpostanlagen verbaut. Du hast Arbeitsplätze. Naja, falls mal ausfällt, ja. Na, für die interne Kommunikation. Du hast auch intern hast du auch genau. Telefonkommunikation gehabt. Also ganz normal natürlich. Ne? Was auch interessant war, dass die verschiedenen Arbeitsplätze in dem Bunker, also militärische Arbeitsplätze sind das ja gewesen, also wie zum Beispiel so Kartenplanung oder da ist ein Rechenzentrum gewesen, da ist ein riesen Rechenzentrum drin gewesen, wie so ein Industriecomputer, wie man sich den 1970 halt vorstellt, absolutes Hightech für damals, ne? Und dieser Computer sollte irgendwelche Simulationen durchspielen, ne? Also wahrscheinlich Kriegssimulationen. Der wurde zu DDR-Zeiten tatsächlich auch genommen, um zivile Berechnungen zu machen und da ein bisschen Geld zu verdienen, weil dieser Bunker wohl unendlich teuer gewesen sein muss. Ja, nee, und was interessant war, ist, dass diese einzelnen Arbeitsplätze hatten immer eine Kamera, die auf diesen Mitarbeiter gerichtet war, damit du gesehen hast, wer an diesem Arbeitsplatz gearbeitet hat. Ne? Also es wurde auch aufgezeichnet. Also es war auch so, großer kritischer Bereich in diesem Bunker war die Kantine. Also die Kantine ist auch ein Witz, das war ein Raum, wo dann die Leute wahrscheinlich in 10 Schichten essen mussten, weil der war nicht sonderlich groß. Und Kantine ist ja, wo Leute miteinander reden. Ne? In einem Unternehmen wird sowas genutzt, um den Austausch der Mitarbeiter untereinander zu fördern. Und in dem Bunker war das natürlich das absolute Gegenteil, weil die Leute haben zum Teil an so geheimen Sachen gearbeitet, dass sie... dass der eine vom anderen nicht wusste, was der tut, ne? Und das auch nicht wissen sollte. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall ist es ja immer dann so ein Thema, großes Vertrauen natürlich muss da sein, ne? Weil, du weißt ja, was passiert mit Leuten, wenn die rauskriegen, okay, der hat vielleicht irgendwas ausgeplappert oder ja. So. Ja, unser Führer. Oh, das ist jetzt etwas grenzwertig. Unser, wir wechseln das Thema. Unser Guide, der uns da durch den Bunker geführt hat, der hat aus dem Nähkästchen auch aufgeplaudert. Er meinte, ja, und dann hier, wir hatten ja auch Kontakt zu, sein Deckname war sowieso, also mit richtigen Namen hieß er sowieso, ne? Also er hat uns da echt auch die ganzen Namen geliefert, ne? Hat uns dann auch, wir kamen, ich hatte kurzzeitig erzählt, dass ich an einem anderen Pseudo-Lost Place, also dem Teufelsberg, gewesen bin. Und da ist ja eine Abhörstation und da sagt er, ja, was die auf dem Tisch hatten, das wussten wir immer schon, das haben wir sofort bekommen. Ne? Also er hat auch erzählt, dass irgendwie aus der BRD, aus der damaligen BRD jetzt zu den Führungen Leute gekommen sind, die dann gesagt haben, weil da auch noch Kartenmaterial und so rumsteht, die dann gesagt haben, wie, das hattet ihr hier schon die Information gehabt? Ne? Die dachten, das wäre streng geheim gewesen und aber unser Guide rühmte sich damit, dass sie halt all diese Informationen immer schon hatten. Der hat uns auch Tricks verraten, mit dem sie, ich krieg's vielleicht noch grob zusammen, der sagte, irgendwo war so eine geheime Zentrale im Westen, die war in so einem Kaufhaus, also war in einem Bereich, wo ein Kaufhaus gewesen ist. Das heißt, da sind ganz viele Menschen außen eingegangen, du wusstest also nicht, wer ist Agent und wer nicht. Ne? Sehr clever gemacht. Mhm. Und die hatten einen Trick, Die hatten irgendwie rausgekriegt, in welchem Raum sich aber diese Leute aufhalten müssten, diese Agenten. Und dann haben sie einfach auf der gegenüberliegenden Seite ein Mädel mit freiem Oberkörper mal ins Fenster gestellt. Und dann haben sie ganz in Ruhe die Leute fotografiert und hatten immer die Gesichter von den Agenten. Und wenn ein neuer Agent dazu kam, hatten sie die Gesichter auch, weil die hatten natürlich dann das ihren Neuling auch erzählt, dass auf der anderen Seite der Straße eine Frau Babu sich am Fenster steht. Ja. Genau. Ja, verrückt, ne? So, ja. Also von den so Geschichten man, hat er noch mehr so erzählt. Also es war wirklich super interessant. Also, aber leider nur anderthalb Stunden, hast du gesagt. Also, ne? Ja, also die Zeit ist auch gerast, ne? Also vielleicht noch ein paar Sachen, die ich so relativ bemerkenswert, erinnerungswürdig fand. Zwar beeindruckend. Waren Vorhänge zum Teil, weißt du, bist in einen Raum reingekommen und dann hing ein Vorhang an der Wand. Dann fragt man sich, hä, warum hängt da, da sind ja keine Fenster, warum hängt da ein Vorhang an der Wand, so ein hässlicher DDR-Vorhang? Ja, dahinter sind Tafeln gewesen mit geheimen Informationen. Ne? Das heißt, wenn jemand den Raum betreten hat, dann sollte er nicht gleich sehen, worüber da gerade gesprochen oder geplant wird. Kann man sich mal für eine normale Firma vielleicht auch so in Erinnerung rufen, das Whiteboard mit einer Folie abhängen oder mit einem Vorhang abhängen. Ja. Ja. Dann, was auch noch interessant war, war dieses Gelände, dieses komplette Armeegelände, sind 30 Hektar gewesen. Ich weiß nicht, ob du dir unter 30 Hektar was vorstellen kannst. Ja, ist ziemlich groß, würde ich jetzt sagen. Wie viele Quadratmeter? Oh Gott. Wenn Google jetzt nicht gelogen hat, pass auf, ich sag's dir, wenn Google nicht gelogen hat, dann sind das ungefähr 300.000 Quadratmeter. Wow. Ja, also 30 Hektar sind 30 Fußballfelder, ne? Das klingt jetzt nicht so viel. Aber genau, ja, so könnte man so als Vergleich so ein bisschen heranziehen. Ja, genau. Also das, damit werde ich das Thema Bunker jetzt auch beschließen. War wirklich interessanter Ausflug und ich kann es euch echt nur empfehlen und ich habe echt Bock gekriegt, mir da noch ein paar andere Bunker anzugucken. Das ist, man hat es gar nicht so auf dem Schirm, also es ist echt unglaublich, womit man sich im Kalten Krieg oder generell im Krieg beschäftigt, also es ist wirklich unglaublich. Ja, also schon allein jetzt vom Zuhören, was du so erzählt hast, klingt mega spannend und hat natürlich auch ein bisschen die Lust geweckt, mal irgendwie so eine Tour mitzumachen. Ich bin halt öfter auch zum Beispiel am Potsdamer Platz, da gibt es ja auch einen bekannten Bunker. Ich weiß gar nicht, ob man den betreten kann, ich glaube eher nicht. Ne? Also in Berlin gibt es noch einige Bunker, die man betreten kann, also so eine Militärbunker, habe ich mal geguckt, sind im Umfeld von Berlin einige, also wirklich eine ganze Menge. Und Berlin hat sogar einen zivilen Bunker. Ne? Da lohnt es sich vielleicht mal Richtung Berlin-Unterwelten oder so zu gucken. Ich kann da jetzt nicht genau was zu sagen. Ich wollte das auch mal tun, so eine Führung von denen. Die Sache ist, es läuft so ein bisschen kompliziert ab. Man muss sich irgendwo so ein Ticket abholen und dann findet die Führung an komplett einer anderen Stelle von Berlin, also übertrieben gesehen eine komplett andere Stelle, statt. Und man kann es sich online buchen, das ist ein bisschen doof. Und die bieten aber ein paar interessante Touren an, also da lohnt es sich mal zu gucken. Die sind doch vom Preis her relativ okay. Ja, also Berliner Unterwelten ist auf jeden Fall den Berlinern, glaube ich, ein Begriff. Wer jetzt nicht aus Berlin kommt, okay, der kann sich das vielleicht auch als Anhaltspunkt merken, wenn er mal Lust hat, nach Berlin zu kommen und vielleicht auch mal so eine Tour zu machen. Berliner Unterwelten, eigentlich recht bekannt, ja. Ja, wie gesagt, ist es ja kein echter Lost Place, aber das hat definitiv den Charme eines Lost Place. Wer so richtige Lost Places entdecken will, also ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, aber ich glaube, man sollte es lassen, auch wenn es sehr reizvoll ist, weil, wie gesagt, also das in jedem Fall ist es Hausfriedensbruch, was man begibt, ne, wenn man auf so ein Gelände geht. Spreepark wäre ein Beispiel, ne? Ich glaube, Spreepark ist aber mittlerweile auch mit offiziellen Führungen. Ne? Mhm. Der ehemalige, wie hieß der, Freizeitpark Plenterwald? weiß es nicht genau. Genau, da passieren ja auch ganz viele Dinge, weil der ja sozusagen auch von der Stadt Berlin irgendwie, ja, wie sagt man, gekauft wurde und da wird jetzt was gemacht, ne? Also der soll ja zu einem ja, neuen Gebiet ausgebaut werden, ja. Ich hatte über Instagram Kontakt zu denen aufgenommen und hatte gefragt, ob die noch Führungen anbieten. Und die Antwort war so ein bisschen komisch. Die war so, naja, es lohnt sich, jetzt 2 Jahre zu warten, weil das, was jetzt noch da steht, bleibt auch da. Nur ich glaube, den Charme von so einem Lost Place wird das nicht mehr haben. Also, dass man da irgendwie so halb zugewachsene Riesenräder oder so findet, ich glaube, das wird man nicht haben. Da muss man sich dann wahrscheinlich eher so eine Stellen suchen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Da gibt es ein paar Plattformen im Internet. Da kannst du wirklich so mit Lost Place Charme, aber ganz offiziell dich in so einen Orten bewegen. Also da war ich zum Beispiel in Köpenick. Weißt du, dass es da ein Frauengefängnis gibt, ein ehemaliges? Ja, selbstverständlich. Du kennst es? Ja, es ist kurz vor Grünau, glaube ich. Ne? Nee, mitten in Köpenick. Und zwar Seelenbinder Straße an dem, es ist, wenn man am Bahnhof Köpenick ist, da. Lindenstraße, ja. Bahnhofstraße, ja, heißt sie, glaube genau. Ich, ist eine Querstraße von der Straße, die unterm Bahnhof durchgeht. Und da ist ganz unscheinbar, ist da ein ehemaliger Frauenknast und das haben sie sehr cool gemacht. Die haben dieses Gebäude, steht halt noch da. Einen Teil haben sie saniert und führen den als Museum und den anderen Teil haben die so gelassen, wie der ist und bieten dort sogenannte Fototouren oder Fotowalks an. Da kannst du dann für, ich glaube, die Tour dort kostet um die 30 Euro, kannst du dich da ein paar Stunden aufhalten und kannst es auf eigene Faust erkunden mit der Kamera und kannst da richtig geile Bilder machen. Also das ist eine wirklich coole Sache. Also das habe ich gemacht und da kriegt man richtig Bock drauf, noch andere Orte in der Art sich anzugucken. Und dann Beelitz, Heilstätten fallen einem da sofort ein. Wobei man da sagen muss, da sind die Fototouren relativ teuer. Das sind meist so 7-Stunden-Dinger für, weiß ich nicht, ich glaube, ich kenne die Preise jetzt nicht ganz genau, aber wenn ich mich recht entsinne, um die 60, 70 Euro. Okay. Ja, was schon ziemlich fett ist, aber. Aber ich glaube, um sowas mal mitzumachen, lohnt sich das auf jeden Fall zu investieren, ne? Ja, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist der Teufelsberg, diese Abhörstation. Hast du ein Bild vom Teufelsberg im Hinterkopf? Diese mit diesen Türmen, nicht. Mit den weißen Kugeln drauf? Weiße Türme, ja, doch. Türme, jetzt, weiße Kugeln. Das war genau das Stichwort. Genau. Genau, das sind, da ist es so, man kann diese Türme leider nicht mehr betreten. Das wurde aus Sicherheitsgründen, wurden die gesperrt. Genau. Und da hatte ich mich gefragt, warum diese weißen runden Kugeln, da hängt wie so Stoff hängt da drüber. Ne? Da habe ich mich total gewundert, was diese runden Kugeln sein sollen. Und das sind, das ist in Wirklichkeit ein Raum und in diesem Raum ist ein Parabolspiegel, also so eine, wie so eine Satellitenschüssel. Und diese Kugel drumherum, das ist ein sogenanntes Radom, glaube ich. Das ist ein Kofferwort aus Radio, glaube ich, und Dom, also hier für so kugelförmiges Ding. Und Radio für Funk, ne? Und das ist dafür da, das schützt zum einen den Parabolspiegel vor Wettereinflüssen und dadurch, dass die weiß sind, reflektiert das auch irgendwelche atmosphärischen Geräusche. Und das Coole ist halt, wenn man in so einem Ding drinsteht, da ist die Akustik so megamäßig geil. Also da muss man kommt leider nicht mehr rein, da bleibt dann wahrscheinlich nichts anderes, als bei YouTube mal zu gucken. Ja, aber dieses Gelände ist wirklich sehr interessant. Also da gibt es auch einiges zu entdecken. Und vom Preis her, ich weiß gar nicht, was die wollen. 5 oder 10 Euro Eintritt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, coole Stimmung da. Ja, ich wollte nochmal einen Nachtrag, und zwar wegen Köpenick und Gefängnis, ne? Ja. Also ich bin mir nicht mehr sicher, also in der Grünauer Straße müsste eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein ehemaliges Gefängnis ist oder ob es noch eins ist. Also das habe ich gemeint, ne? Aber das, was Straße, du da warst sagtest, du da schon mal drin gewesen, oder was? Nee, vorbeigefahren. Ja, hast du jemanden besucht? Und ich. Nein, natürlich nicht. Haben wir uns da nicht kennengelernt? Nein. Warte mal, da steht Feuerwache. Feuerwache im Vorhof. Es ist, glaube ich, sogar ein Frauengefängnis, ist es, glaube ich. Von daher kam mir das irgendwie bekannt vor. Also aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es das noch gibt oder ob es ein ehemaliges ist. Also da ist offensichtlich eine Feuerwache drin, wie ich jetzt gerade so auf den ersten Blick gelesen habe im Netz. Ja, wäre mal eine gute Frage. Ja, gute Frage. Also natürlich wird es nicht so offensichtlich sein, ne? Aber ja, können wir ja nochmal recherchieren. Vielleicht, wenn wir da noch Infos kriegen, können wir das ja nochmal sagen. Wie gesagt, zum Thema Feedback vielleicht. Also ihr könnt uns ja gerne mal posten, wenn ihr eine Empfehlung habt für ein Lost Place oder etwas Gleichwertiges, wie René gesagt hat, in und ringsum um Berlin. Das wäre total interessant und spannend. Und vielleicht könnt ihr uns mal eure Erfahrungen so ein bisschen berichten. Ja. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ich habe eine. Und vielleicht war ja auch schon mal einer da, wo du jetzt warst. Hinter Strausberg war das, ne? Genau, also einen Tipp möchte ich dann auf jeden Fall noch geben, weil das auch sehr sehenswert und auch sehr, sehr günstig in meinen Augen ist. Und zwar ist das diese ehemalige Kalkofenbrennerei bei Rüdersdorf. Oder ist das in Rüdersdorf? Ich glaube, das ist sogar direkt in Rüdersdorf. Da ist ein für Berlin, Brandenburg untypische Kalksteinstelle, die halt bodennah war, was dazu geführt hat, dass da seit dem 12. Jahrhundert irgendwie Kalkstein abgebaut wird. Und die Gebäude dieser Werke über diese Zeit, ne, sind zum Großteil noch erhalten. Und daraus haben die so einen riesigen Museumspark jetzt gemacht. Ne? Das heißt, das ist ein sehr großes Gelände. Also man braucht da eine Stunde schon bis ans Ende und eine Stunde wieder zurück. Ist mit zu Fuß zu erschließen, man bezahlt 6 Euro Eintritt und dann stehen da alte Kalköfen. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Ofen, wie man sich das vorstellt, sondern es sind richtig große Gebäude mit unterirdischen Zugängen und so. Und das absolute Highlight ist die sogenannte Schachtofenbatterie. Die ist relativ abgelegen in diesem Gelände, aber da lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Und das hat echt den Charme eines Lost Places und das ist zum Teil auch ein bisschen ungemütlich so von der Atmosphäre. Wir waren da sehr alleine gewesen, als wir dort waren, weil das Wetter so schlecht war. Und ja, das ist schon komisch, wenn da. Also man merkt diesem Ort so diese Geschichtsträchtigkeit an und dann liegen da Gegenstände rum, so alte, ne? Und es hat so gar nicht den Charakter eines Museums. Ja, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, ne? So zerschlagene Fenster, alte rostige Gitter, große Zahnräder. Also ja, sehr interessant. Man kann es da schön auf eigene Faust alles erkunden. Und dort angebunden, leider nicht betretbar, ist, und das fand ich fast noch eindrucksvoller, das ehemalige Chemiewerk Coswig oder so, VEB Coswig, also eine riesen Chemiefabrik, also da lohnt es sich bei Google mal in der Bildersuche danach zu suchen, Chemiewerk Rüdersdorf. Das ist ein echter Lost Place. Da darf man nämlich eigentlich nicht rauf, aber man kommt wohl relativ leicht rauf und da gibt es ordentlich was zu sehen. Also ja. Ich hatte aber wir wollen euch natürlich hier nicht zu Straftaten definitiv anstiften. Nicht. Also ich hatte, ich hatte, als ich bei diesen Schachtöfen war, was für mich schon sehr eindrucksvoll war, sah ich Leute auf dem Gelände und die liefen gerade einen dieser Speicher, da sind so Treppenhäuser, die natürlich keine Außenwände mehr haben, liefen die hoch, eine Gruppe von 4-5 Leuten und da dachte ich, das wäre mit zu dem Gelände und dachte schon so, oh, wie cool. Und habe dann gesehen, dass man da gar nicht hinkommt irgendwie. Das ist zwar verbunden mit dieser Kalkbrennerei, aber die Verbindung ist halt dicht gemacht, ja. Das war, ja, das ist auf jeden Fall auch von Weitem sehr sehenswert. Also manche Lost Places sind ja auch, wenn man sie sich von Weitem anguckt, ganz interessant. Mhm. Genau. Also Rüdersdorf, ehemaliger Chemiestandort in der DDR wahrscheinlich. Anscheinend, ja. Wahrscheinlich alles um dieses Bergwerk herum, um dieses Abbaugebiet, ne. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch genutzt wird, aber da standen noch Bagger drin und es war abgesperrt. Also ich könnte es mir gut vorstellen. So ein paar Meter weiter sind definitiv so eine Gesteinsfabriken, also irgendwelche Fabriken, die hier so mit Steinen rummachen, also weiß ich nicht, so Geröll abbauen oder keine Ahnung, irgendwas in der Art. Ja, absolut genial, ja, und interessant, definitiv. Also hat bei dir, so wie man das auch merkt, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Definitiv, insgesamt, ja. Und das Thema. Da bin ich auch aktiv auf der Suche nach weiteren Sachen. Gerne nur die legalen. Genau, weil so eine Sachen wie zum Beispiel das Blub, wusstest du, kennst du das Blub noch? Das Schwimmbad? Ja. Das wurde ja irgendwie dann auch dicht gemacht, da hat sich kein Mensch mehr für interessiert, das stand dann da rum und auch das war jahrelang begehbar und da gibt es richtig, richtig coole Fotos im Internet auch vom Blub. Das ist aber dann irgendwie abgebrannt, diese Ruine ist irgendwie abgebrannt und ich glaube, jetzt gibt es das auch gar nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, genau, weil du sagst, also das Blub-Badeparadies war das ja früher ganz bekannt und ja, es hat dort öfter gebrannt. Kann ich mich erinnern aus den Nachrichten. Während der Benutzung oder danach? Danach. Ja, okay. Ja. Fällt mir noch irgendein heißer Tipp ein? Achso, wo wir auch noch jetzt in dem Rahmen unseres zweitägigen Urlaubs, okay, es hört sich an, als wäre es eine Woche gewesen, aber ich hatte ausgemacht ein Zisterzienerinnen, wie heißt denn das? Wie heißen die Leute? Stefan, hilf mir mal. Kennst du die? Nee. Noch weiß ich nicht, was du meinst. Warte, ich habe mir das Wort extra aufgeschrieben, damit ich es aussprechen kann. Warte. Die heißen Zisterzienserinnen. Zisterzienser. Kennst du Zisterzienser? Zisterzienser. Ja, also es war ein Zisterzienserinnenkloster, also ein Kloster für weibliche Zisterzienser. Ach, Zisterzienser, ach jetzt. Zisterzienser, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ja. Sind Mönche und Nonnen quasi, ne? Ja, genau, also ich war in einem Zisterzienserinnenkloster im Altfriedland, glaube ich. Das war unmittelbar in der Umgebung, wo wir gewesen sind, Neuhardenberg. Und da hatte eine ehemalige Klosterschülerin, nee, war es natürlich nicht, also eine Frau des Fördervereins, eine ältere Dame, hatte uns da geführt, also da konnte man anrufen und dann ist die halt aus ihrem Haus die 500 Meter rüber zum Kloster und hat einen da durchgeführt und auch da, das hatte ich bei Instagram gepostet, da waren so ganz, also ein Raum war das nur, der so richtig schöne Rundbögen innen hatte, das sah auch sehr cool aus. Ja, da war jetzt mit Fotografieren die Intensität nicht so hoch, weil der Frau ging es natürlich mehr darum, dass sie erzählen kann, was das alles ist und dann am Ende eine kleine Spende sich erbittet, ne? Ja, aber interessant war an diesem Pseudo-Lost Place, möchte ich mal sagen, dass dieses Kloster über die Zeit, die es da gab, komplett ausgenutzt wurde. Also ausgenutzt im Sinne von richtig durchgenutzt. Ne? Das war dann eine Schule, das war dann eine Bierbrauerei. Also das war so ziemlich alles gewesen. Ja, und diese ältere Dame, ich schätze sie um die Mitte 70, war halt hochgradig daran interessiert, diese Geschichte Stück für Stück so auseinanderzunehmen. Sie hat wirklich jeden Schnipsel, den sie zu diesem Kloster finden konnte, gesammelt und so versucht zu rekonstruieren, was dieser Ort halt so alles schon erlebt hat. Ne? Und gleichzeitig eben auch mit dem Verein, der sich um dieses Kloster kümmert, das so ein bisschen zumindest auf dem Stand zu halten, wie es jetzt ist, dass es nicht weiter verfällt. Ne? Ja, also das ist ja auch immer gerade das Tolle an solchen Projekten, wenn du dann Leute hast, die wirklich dann die ganze Geschichte miterlebt haben, ne? Und den Werdegang von diesen Gebäuden und Plätzen halt. Ja. Na, wir waren dann, die hat uns dann, weil sie den Schlüssel der Kirche auch noch hatte, sagte sie, ach, kommen Sie mal mit, wir gehen auch schnell in die Kirche, hat uns die Kirche aufgeschlossen und dann zeigte sie uns da so eine Malerei an der Decke, da waren so Engel gemalt, da sagte sie, hier, die links, die Dame, die lebt heute noch, die ist jetzt 91 Jahre alt und immer kommt jeden Sonntag vorbei. Nee, die kommt da nicht vorbei, sie sagte irgendwas von wegen, dass die den Leuten das immer erzählt, wenn sie sie auf der Straße sieht, ach ja, das ist die, die da in der Kirche an die Decke gemalt wurde. Der Maler hat sich also so ein paar Leute aus dem Dorf angeguckt und hat die so als Inspiration für die Bilder genommen. Und dann sagt die alte Dame wohl immer, ach Mensch, ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen das nicht jedem erzählen. Ne? Ja, fand ich ganz witzig, diese Anekdote. Ja, auf jeden Fall. Nee, also ist wirklich interessant. Also man geht, glaube ich, sowieso oder generell an so vielen Sachen einfach vorbei im Leben, ne, die man so gar nicht, wo einem gar nicht so die Geschichtsträchtigkeit oder auch meist die tieferen Hintergründe klar sind. Und das ist schon sehr interessant, da so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Ja. Ja, und dafür muss man ja nicht mal weit fahren. Ne? Dafür also muss man nicht mal weit fahren, ja. Sehr, sehr spannende Sache, René. Also tolle Erzählungen. Vielen Dank, glaube ich, erstmal dafür im Namen aller Hörer, kann ich nur sagen. Wie spät ist es denn? Und jetzt wollte ich gerade die echte Uhrzeit sagen. Ja, also das ist die echte Uhrzeit interessiert, ist jetzt 21.45 Uhr. Oh Mann, ja, es wird Zeit, dass wir schlafen gehen, ne? Nein, also wir haben auch in der zweiten Folge schon fast die Stunde wieder geknackt. Ja, also ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, wenn René nochmal die nächste Tour macht, dass wir da auch nochmal ganz spannende Erzählungen von hören. Ihr könnt natürlich auch, wenn euch diese Themen langweilen und ihr bessere Themen habt, könnt ihr uns natürlich auch sagen, wir sind so in so ziemlich jedem Bereich sehr, sehr interessiert. Ja, wenn ihr lieber über Fußball reden wollt, sagt uns das. Okay, das wäre dann die Sendung, die Stefan wahrscheinlich alleine macht. Nein. Ich würde da habe ich meinen eigenen mitmachen. Podcast. Nein, Quatsch. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan und das ist der Football-Podcast, der Fußball-Podcast. Ja, das genau. Kannst du dann sagen. Und, nee, ich würde dich als Experte dann engagieren. Ja, du kannst ja alles kommentieren. Ne? Ja, nein, alles nur Spaß. Ja, wie gesagt, Feedback, immer her damit. Wie hat es euch gefallen? Oder kommentiert und liked unsere Beiträge auf Instagram. Das ist ja auch ein gutes Feedback immer. Genau, nächstes Mal reden wir bestimmt, wenn nichts dazwischen kommt, über Stefan sein zweites Urlaubsthema, was wirklich sehr interessant ist. Jetzt. Eigentlich sollten wir nicht drüber reden, ich kann mich jetzt schon nicht zurückhalten, weil ehrlich gesagt, finde ich es gar nicht interessant, aber wir können ja die Spannung noch ein bisschen wirklich treiben. Stefan, das ist super, also gut, ja, für dich ist es vielleicht nicht interessant, aber ich finde es wirklich interessant, weil da sind halt ein paar Sachen mit verbunden. Das ist total fies, was wir jetzt gerade machen, diese Pseudo-Spoiler. Ja. Deswegen lass uns einfach davon aufhören und ich glaube, lass uns einfach. Leider hat die Zeit heute nicht gereicht, ausführlich darüber zu reden. Das machen wir in eines der nächsten. Und vielleicht, wenn wir nett sind, gibt es ja schon das ein oder andere Foto dazu. Genau. Demnächst. Gucken wir mal. Ne? Genau. Ja, René, dann würde ich sagen, sind wir ja schon am Ende angekommen wieder. Genau, ihr vergesst bitte nicht das Blutbuch. Ja? Also bei Instagram folgen podcast.iidi und dann einfach eine Kurznachricht, eine sogenannte Direct Message mit dem Stichwort Blutbuch. Und dann suchen wir irgendwie per Zufall jemanden aus und dem schenke ich dann das Buch. Ja, ich merke gerade, die spontanen Ideen sind immer die besten. Ja, ich habe es übrigens schon mal gelesen. Ja, also es ist nicht niedelange neu. Ne? Also hast du auch Notizen reingemacht? Ja, ich habe mir die besten Stellen markiert die besten, oder so? Nee, die besten Seiten haben wir rausgerissen. Achso. Okay. Nein, natürlich nicht. Also wir sagen nochmal, es ist ein gebrauchtes Buch. Es ist ein gebrauchtes Buch, aber ich habe es gelesen. Okay, verstehe. Ja, nee, sehr schön. René, vielen Dank, muss ich dann wirklich nochmal wiederholen sagen. Eine tolle Sendung, sehr spannend, sehr informativ und hat Lust auf mehr gemacht auf jeden Fall. Ja, mich hat es auch gefreut, dass ich das Thema an euch bringen konnte und ich hoffe, dass wir uns dann in 2 Wochen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wiederhören. Ja, ich denke, da wird nichts dazwischen kommen, das kriegen wir hin. Ich freue mich auch schon. Ja, dann also reinhauen und bis demnächst, wenn es wieder heißt, irgendwas ist doch immer, mit Stefan und René. Genau, also komm gut durch den Tag, bis bald, ciao. Tschüss.